Thank you.

Don't.

club night mit Sven Feit. Wow, wow, wow, ja, wow. Thank you. 333 Club Night mit Sven Veth heute Abend.

22.30 Uhr, hier ist H3 mit dem Radioservice. Stadtverkehr Frankfurt. Nach einem Unfall im Bereich Frankensteiner Platz sind die Obermainbrücke, Alte Brücke, Flösserbrücke sowie das Deutschherrenufer gesperrt. Erhebliche Behinderung. Samstag, den 30. Oktober ab 22 Uhr bis 31. Oktober bis 12 Uhr mittags in der Kongresshalle Frankfurt Messegelände. Und zwar heißt diese Mega Rave Zoom. Zoom oder Tom. Unter anderem sind dabei Dave Angel, Jeff Mills, Kid Paul und mit Chill Out Area und alles drum und dran. Der Spaß kostet Kartenvorverkauf 43 Mark und an der Abendkasse 49 Mark. Also dabei viel Spaß da. I'm gonna go.